Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 760 Durchatmen. Ja, heute haben oder diese Woche haben scheinbar viele Newsportale durchgeatmet, denn es hat mal wieder so ein bisschen getröpfelt, ja. Und so richtig große Sachen gab es nicht, aber kann ja auch nicht jede Woche mega Sachen sein, ne? Diese Woche hat halt alles im Zentrum von DeepSeek gestanden, ja, habe ich auch bei der Rios Wochensicht einiges schon dazu gesagt, aber auch die Android-App auf Android ist im Play Store ist erwähnenswert, denn da geht es ja richtig rund, und zwar so rund, dass, wenn ihr euch anmelden wollt, also es sein kann, dass ihr nicht gleich eine Freischaltung bekommt. Es gibt da einige Probleme momentan, weil der Andrang ist natürlich extrem hoch. Ja, aber ich habe es gesehen, es funktioniert, und ihr würdet also schon mal diese App ausprobieren können. Ja, und damit ist dann für Android schon wieder ein neues System vorhanden. Wir haben ChatGPT, wir haben das Gemini von Google, und wir haben auch Copilot von Microsoft, was eben sehr spannend sein wird, weil Microsoft hat ja angekündigt, hier mit DeepSeek zusammenzuarbeiten. Das heißt, bald könnten auch in Copilot Ergebnisse von DeepSeek kommen. Das ist sehr interessant. Und von daher haben wir jetzt bei Android doch eine gewisse Auswahl schon an AI-Systemen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Woche war wieder sehr frustrierend. Gemini hat, was die Funktionalität betrifft, mittlerweile schon wieder ein Niveau erreicht, wo ich sage, warum macht Google so etwas? Ohne Gemini Advanced kann man das Ding komplett in die Tonne kloppen. Ihr könnt kein Bild generieren, wo irgendetwas wie eine Person vorkommt. Und selbst wenn, also ich meine auch eine Figur, eine gezeichnete, und selbst wenn, dann ihr sagt, nein, keine Personen, dann kriegt ihr die Nachricht trotzdem nochmal, dass eben hier eingeschränkte Funktionalität wegen Personen und so weiter ist, und dann braucht man eben Gemini Advanced dafür. Finde ich ziemlich schäbig, muss ich sagen, aber okay, ne? Solange eben Google da wirklich Kohle dafür haben will. Aber ehrlich gesagt, ich finde, das ist bald vorbei. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist bald vorbei. Also wenn Google weiterhin für Gemini Geld verlangt, dann ist es am Ende. Ja, das kann ich euch prophezeien. Apple verlangt kein zusätzliches Geld, das haben sie ja angekündigt, das werden sie nicht machen. Jetzt ist DeepSeek noch hinzugekommen, die ebenfalls kein Geld verlangen. Copilot kann man wunderschöne Bilder generieren ohne Geld. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Gemini ist auf dem Abstellgleis, was das betrifft. Und Google sollte sich das nochmal überlegen. Auch AI ist kein Produkt, AI ist ein Bonus, ein Zusatz. So sollten die Systeme funktionieren. Aber dafür nochmal extra zu bezahlen, finde ich blödsinnig. Da muss sich Google was anderes einfallen lassen. Die Konkurrenz ist jedenfalls kostenfrei größtenteils. Und deswegen ist das ganze System zum Untergang verurteilt. Früher oder später wird Google es einstellen, weil es die Leute nicht nutzen wollen. Ich nehme Google, also das normale Gemini, also nicht Advanced, sondern das normale Gemini. Aber Hauptaufgabe ist bei mir Bilder generieren, und was anderes interessiert mich eigentlich kaum. Die Konversation ist zwar ganz schön mit Gemini Live, ja, aber vollkommen unnötig. Fehler habe ich auch viele gefunden. Okay, mal gucken, wie das bei DeepSeek dann sein wird, wenn es da noch bessere Kommunikationsmöglichkeiten gibt mit dem AI Assistant. Aber ehrlich gesagt, viel schlimmer als bei Gemini kann es nicht mehr werden. Copilot hat auch so eine Live-Funktion drin wie Gemini, aber da muss ich sagen, die ist weit, weit weg von der Qualität von dem, was Google hat. Aber in den einzelnen Ergebnissen, also einzelne Suchen oder Bildergeneration, muss ich sagen, ist hier Copilot dem normalen Gemini weit, weit voraus. Fantastisch, muss ich sagen. Und jetzt DeepSeek, was will man mehr? Also richtig gut. Und die Zukunft dahingehend wird spannend. Ja, die Zukunft wird sowieso spannend, weil auch im AI-Bereich haut ja da so ein Mensch mit den komischen Haaren, sage ich mal, richtig auf den Putz. Ne? 500 Milliarden US-Dollar sollen für die Entwicklung, ich sag mal, knallhart in den Wind geschossen werden, denn DeepSeek hat gezeigt, dass es mit wenig Geld bessere Ergebnisse gibt, mit weniger Rechenleistung, mit weniger Energiebedarf. Und da mutet das ganze Programm, was jetzt hier die US-Regierung auf die Beine stellen will, schon jetzt als hoffnungslos idiotisch. Weil das ist einfach, ja, es ist schon ziemlich traurig, das Bild, das momentan dort auftaucht. Aber nichtsdestotrotz, Google ist ja ein US-Unternehmen, ne? Muss man auch sagen. Und jetzt zeigen sich zum ersten Mal wieder Probleme. Ja, wir haben das die letzten 4 Jahre mal das so schön verdrängt und konnten das auch gut verdrängen, weil da war die USA wieder ein schöner, verlässlicher Partner. Jetzt sieht es allerdings nicht mehr ganz so rosig aus und man sieht es daran, Google Maps hat jetzt etwas gemacht, das hätte ich nicht gedacht, dass das ist machen, aber sie müssen halt jetzt auf den großen Meister hören, ne? Vielleicht fast andere Worte benutzt dafür. Und jetzt werden die den Namen von Golf von Mexiko ändern in Golf von Amerika. Das muss man sich mal vorstellen, dass der Mount McKinley wieder Mount McKinley heißt, ehrlich gesagt, ja, okay. Aber Golf von Amerika? Das ist ja schon. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist so, in den USA wird hier Golf von Amerika angezeigt. Ja, dann können die Hillbillies ihren Orgasmus kriegen. Also wunderbar, Entschuldigung. Ja, dann können die hier abgehen ohne Ende und sagen, ja, super, guck mal, ja, wir sind wieder da. Yeah. Okay, gut, alles klar. Schön, China. Ne? Und dann in anderen Teilen der Welt werden beide Namen benutzt, Golf von Amerika und Golf von Mexiko. Ja, wenn man dann auf die Maps guckt. Allerdings finde ich schon ziemlich krass. Okay, Google hat da eine Geschichte in der Beziehung, ja, dass wenn also für Länder bestimmte Länder das verlangen, dass das eben in den Ergebnissen von diesen Ländern dann halt auch auftaucht und dann eben auch oft der Name, den man quasi kennt und der Name, der eben, ja, sagen wir mal, genutzt werden soll, dass der dann tatsächlich nebeneinander auftaucht. Also was ich hier sehe, ist zum Beispiel, wenn ich Golf von Amerika eingib, dann kommt tatsächlich hier Golf von Mexiko, ja. Also kriege ich den angezeigt, das heißt, ich kann schon mal danach suchen. Bis jetzt scheint es so zu sein, dass das Golf von Mexiko immer noch genannt wird, ohne Zusatz Golf von Amerika, wenn man das von Deutschland aus aufruft. Ja. Ich bin ehrlich gesagt aber in diesem besonderen Falle hier nicht ganz so zufrieden mit der Entscheidung, Google das so zu machen, denn das ist vollkommen absurd. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Okay, dann könnten wir auch hier, sagen wir mal, Moment mal, nehmen mal den, den Pazifik, den Nordatlantik, ja. Den nennen wir einfach mal dann Nordsee, ja. Weiß nicht, oder vielleicht nennen wir die norwegische See dann vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, britische See oder sowas, ich weiß nicht. Also man kann den Namen nicht einfach so vergeben, wie man das gerne hätte. Ne? So viel zum Thema Geschichtsschreibung und so weiter. Vollkommener Blödsinn. Okay, gut, was soll's. Na, ist mir ehrlich gesagt, dorthin werde ich sowieso nicht gehen. Weder ein Golf von Mexiko noch Golf von Amerika, also kein Problem. Aber es ist halt schon ein bisschen seltsam. Ne? Gut. Okay, wie auch immer. Bevor jetzt Japan noch sagt, okay, in der Nordpazifik ist es, ist jetzt der japanische Pazifik, ne? kommen wir zum nächsten Thema dann. Und das ist schon ein bisschen erfreulicher, denn Android 15 wird jetzt ausgeliefert für Sony Xperia 10 Mark V. Ja, also der momentan gibt es ja keinen Sony Xperia 10, soweit ich weiß, Mark 6, aber ein 10 Mark 5 gibt es. Oder gibt es doch einen? Ich weiß gar nicht mehr. Seht ihr, das ist schon zu kompliziert. Eins ist jedenfalls von dieser Reihe mit Mark 6 nicht auf dem Markt bis jetzt. Das Mark 5, Sony Xperia 10 Mark 5, das wird auf jeden Fall jetzt Android 15 bekommen. Damit war es das aber dann auch für Android OS Updates und es wird Sicherheitsupdates geben. Das allerdings noch für ein paar Jahre. Und von daher, ich würde mal sagen, man kann zufrieden sein. Ja, das Gerät ist mit Android 13 ausgeliefert worden und von daher sind eben zwei OS-Updates okay, würde ich mal meinen. Ich würde auch jetzt, sage ich mal, mit Android 16 fest rechnen bei meinem Xperia Mark 6. Ja, und da das Android 16 so schnell hintereinander rauskam, würde ich auch noch auf ein Android 17 hoffen. Ja. Aber wichtiger sind eben diese Updates, 4 Jahre Updates. Und hier macht Sony da zumindest den Usern jetzt keine Probleme. Und ich denke, man muss wohl damit zufrieden sein. Ich würde mir auch wünschen, dass Sony eine bessere Update-Politik hat. Aber ehrlich gesagt, ich habe ja schon gesagt, 4 Jahre. Bis dorthin habe ich schon längst ein anderes Smartphone wieder. Mich kümmert das da nicht ganz so arg. Aber so 3, 4 Jahre ist das schon in Ordnung, weil da kann man es nämlich noch sogar für daheim noch für andere Sachen benutzen, ja, ohne dass man Angst haben muss. Wobei, wie gesagt, also als Hauptgerät ist es wichtig, als Gerät, das nur sporadisch mit dem Internet verbunden ist, denke ich, ist es noch viel, viel länger einsetzbar, auch wenn da keine Sicherheitsupdates mehr kommen. Es gibt ja auch noch einiges an Sicherheitsupdates über den Play Store, was nicht mit der Firmware zu tun hat. Ich denke, es ist okay. Und deswegen, ja, die Nutzer können sich jetzt trotzdem freuen, auch wenn das, wie gesagt, für das Xperia 10 Mark 5 wahrscheinlich das letzte OS-Update ist. Dann etwas, was mir beim Play Store aufgefallen ist, was beworben wird und was auch schon in der Presse gut verteilt wurde, ist ja, es soll jetzt so bei VPN-Apps beispielsweise und bald auch bei anderen Apps so ein Verified-Logo oder ja, Punkt kommen. Wenn man dann die App aufruft, dann App-Name zum Beispiel bei VPN-Programmen, das wurde jetzt explizit mal genannt, ja, da ist es jetzt eigentlich schon da, ja, und da sieht man dann zum Beispiel die Zahl der Reviews und so weiter und dann kommt schon gleich als nächstes der Status Verified beispielsweise. Und das bedeutet, dass die App von Google als sicher für Netzwerkverbindungen VPN-mäßig eben gezählt wird. Und das hilft schon sehr gut, denn mittlerweile gibt es sehr viele VPN-Apps, die sind nicht wirklich, für die Datensicherheit besonders gut, sagen wir es mal vorsichtig. Und man sollte nicht einfach von jedem ein VPN nehmen. Soweit so gut, ja, da finde ich das also schon richtig. Wie gesagt, wird schon beworben, das ist schon in verschiedenen Newsportalen aufgetaucht und auf dem Play Store, im Play Store selbst, wenn man also da zum Beispiel guckt nach einer VPN-App, dann gibt es auch diese Info dazu. Wenn ich jetzt mal schaue, so, da gibt es dann zum Beispiel hier Infoshops auf Englisch stehen, Independent Security Review, VPN Apps with Dispatch in the Data Safety Section have been independently validated against a global security standard. Okay, also das heißt, diese Apps sollen eben so sicher sein. Und dreimal dürft ihr raten, egal welche VPN-App ich aufrufe, keine einzige hat dieses Zertifikat. Auch nicht NordVPN, was sogar in der offiziellen Bekanntmachung vom Android Developers Blog hier gezeigt wird mit diesem Checkmark. Das bedeutet für mich mal wieder, dass es noch nicht eingepflegt ist. Das heißt, es gibt diese Funktion hier noch nicht im Play Store, zumindest bei mir. Ich gehe davon aus, dass ich da nicht der Einzige bin und dass es eben noch eine ganze Zeit lang dauern wird, bis das eben global ausgeliefert wurde an die Smartphones. Und trotzdem kriegt man das hier schon gesagt, ja, und man liest es schon überall. Ich wäre jetzt als, sag ich mal, Otto-Normalverbraucher ziemlich skeptisch, wenn meine VPN-App jetzt auf einmal kein Checkmark hat, obwohl da steht, dass sichere VPN-Apps diesen Checkmark haben. Das war schlecht. Also da hätten sie warten müssen, bis das wirklich auf alle Play Stores ausgeliefert wurde. Ja, ich mache jeden Tag Updates, bloß Play Store Update, auf das habe ich ja keinen Einfluss. Ja, das updatet sich selbst und da hätte Google einfach noch längere Zeit warten müssen, das bekannt zu machen, denn das Problem sieht man jetzt. Jetzt ist die Verwirrung komplett. Ob meine VPN Unlimited diese Badge bekommt, weiß ich eben noch nicht, weil bei mir noch dieser Badge überhaupt nicht zu sehen ist in keiner VPN-App. Und das tut einem doch schon ein bisschen verunsichern, würde ich sagen. Naja, also da fand ich das nicht so toll. Ein gutes Feature bei Google Fotos allerdings, das fällt wieder mal unter die Rubrik Wie, das gab's noch nicht. Ich war eigentlich der Meinung, dass es das wirklich gab zum Spiegeln von Bildern. Jetzt wurde das also groß publik gemacht, dass jetzt ein neues, sehr nützliches Feature hinzugefügt wurde, wenn man jetzt auf Edit geht, also bearbeiten, und dann kann man hier bei Crop, ich weiß nicht, ob das in Deutsch zuschneiden heißt, ich habe es jetzt auf Englisch stehen, ist egal, Crop, ja, kann man dann jetzt ein Symbol auswählen, ja, das ist so ein Viereck, würde ich sagen, ne, mit in der Mitte geteilt und auf der rechten Seite so gestrichelte Linien, auf der linken Seite richtig durchgezogene Linien. Und dann, wenn man da drauf drückt, wird das einfach richtig spiegelverkehrt gemacht. Also richtig spiegelverkehrt. Ja? Was gar nicht schlecht ist, meiner Meinung nach. Und okay, soweit, so gut. Aber ich war eigentlich der Meinung, dass diese Funktion eigentlich schon von Anfang an drin war, aber ich habe mich wohl getäuscht. Ja. Das scheint wohl nicht so der Fall zu sein. Nun ja, wie auch immer, jedenfalls jetzt ist er drin, auch sogar schon in meiner App, ja, also dürfte das zu Großteil ausgeliefert sein, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich bekomme solche Sachen immer zuletzt. Ne? Das ist mein berühmtes Glück, ne? Aber jedenfalls ist es jetzt drin und man kann diese Funktion benutzen. Ja, ich meine, ob es sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber manchmal wirken Bilder, wenn zum Beispiel von Wolken oder Ähnliches, wenn die gespiegelt sind, doch recht gut. Komisch, ne? Mysteriös. So, Google hat auch noch was Mysteriöses gemacht, denn die bieten jetzt den Leuten an, freiwillig zu kündigen. Ja, jetzt muss man sagen, ich hab schon im Internet ja geschockter Nachrichten gelesen. Ja, wie? Moment mal. Also, die dürfen jetzt freiwillig kündigen. Also, vorher durften sie nicht freiwillig kündigen, oder wie? Ja, natürlich. Jeder darf kündigen. Ja, kein Problem. Also, das Problem ist, freiwillig heißt dann in dem Falle, die Firma ist nicht sauer. Es gibt kein schlechtes Blut, ja, und man gibt eben dann eventuell auch die normale Abfindung, wenn sich die Leute entschließen, dort aufzuhören. Das ist die Besonderheit. Normalerweise, wenn man selbst kündigt, gibt es keine Abfindung. Ja? Prinzipiell eigentlich. Ja. Man kann sich dann einigen und so weiter und dann ja, kriegt man vielleicht eventuell was. Hier werden aber die Leute, und das war jetzt der Sinn der Sache, hier werden die Leute jetzt aufgefordert quasi damit, also ihr könnt kündigen, wenn ihr wollt. Ja, das ist wie eine Aufforderung, möglichst zu kündigen. Und das kommt daher zustande, weil die Teams, und jetzt haltet euch fest, Pixel und Android stark dezimiert werden sollen. Das heißt, diese beiden Teams werden jetzt stark geschrumpft werden und deswegen kriegen die Mitarbeiter jetzt die Möglichkeit, quasi bei diesen Teams zu kündigen, ohne dass das irgendwelche negativen Konsequenzen hat, sondern sogar positiv, die wollen das sogar, ja, dass man eben kündigt und dann kriegt man eben auch eine Abfindung und so weiter. Wird vielleicht auch woanders eingesetzt, je nachdem, wie die Qualifikation aussieht. Das ist damit gemeint. Also aus diesem schrecklichen, ja, wie früher wurden die dort gezwungen zu arbeiten? Nein, das nicht, zumindest nicht in den Hauptfilialen. Ich weiß nicht, wie es rund um den Globus aussieht, aber jedenfalls in den USA nicht. Also mal davon abgesehen ist die Meldung, dass das Android-Team und vor allem das Pixel-Team eben geschrumpft wird, doch schon ziemlich verstörend, meiner Meinung nach. Denn das bedeutet nichts Gutes bei Google, sage ich mal. Nicht, dass man jetzt vom Schlimmsten ausgehen muss, aber das bedeutet schon, dass hier momentan der Schwerpunkt etwas verschoben wird. Ja, definitiv. Ist schon seltsam. Und wir werden sehen, was das insgesamt bedeutet. Aber ja, ihr kennt ja diese Vorgaben da von Google. Ne? Früher war es Mobile First, dann AI First. Jetzt ist AI noch stärker im Unternehmen verankert. Und das bedeutet im Prinzip, man setzt jetzt nicht mehr auf die einzelnen OSs, sondern auf AI. Ja? Und irgendwann wird dann halt das Ganze ausgerichtet sein auf Schwerpunkt AI und nicht mehr so sehr auf die Software. Ich kann es auch ein Stück weit verstehen. Ich habe ja auch schon gesagt, die Entwicklung von Android stagniert und das kann auch nicht drüber wegtäuschen, dass jetzt auf einmal Google 2 Versionen pro Jahr rausbringen will. Ich verstehe da den Hintergrund auch noch nicht so ganz. Wir werden mal sehen, was denn passiert bei Android 16, denn bisher war es eigentlich so, die Änderungen, auch wenn das ein Jahr gedauert hat, waren so minimal, dass man es kaum noch merkt als normaler Benutzer. Und warum man da jetzt 2 Änderungen macht, also 2 OSs pro Jahr, da habe ich ja schon gesagt, ob das nicht ein Trick ist, um den Leuten zu sagen, hier, ne, guck mal, 4 OS-Updates, ne, habt ihr versprochen bekommen, ja, jetzt sind die 4 OS-Updates, aber nicht in 4 Jahren, sondern es sind eben 4 OS-Updates in 2 Jahren. Also quasi den Firmen entgegenkommen, die zwar gesagt haben, wir geben 4 OS-Updates, aber oder zum Beispiel auch 3 OS-Updates oder 2 OS-Updates, ja, aber eben keine Zeit genannt haben, sodass die dann eben im Prinzip, um ihr Versprechen einzuhalten, jetzt nur noch, wenn man sagt, okay, 2 OS-Updates, ne, wie zum Beispiel das Sony macht, garantieren am 2 OS-Updates, ja, ja, die sind dann in einem Jahr weg, ja, wenn es jedes halbes Jahr eins released wird und dann haben sie schon ihre Schuldigkeit getan. Ja. Kommt zwar nicht um Security-Updates rum, aber um die OS-Updates und das ist ja der größte Batzen. Aber das ist nur eine Spekulation, keine Ahnung, was daran, ob das wirklich der Grund ist, wäre schon ziemlich gemein, muss ich sagen. Aber wenn solch eine kurze Spanne eben kommt, dann will ich ja schon einen Grund haben dafür. Ich mache ja nicht noch weniger Funktionen oder eben Veränderungen, Verbesserungen in einen noch kürzeren Zeitraum. Das ist doch Blödsinn. Da hätte ich dann gesagt, okay, wir machen sowieso nichts mehr am OS groß, ja, dann können wir auch alle 2 Jahre ein OS-Update machen, fertig. Ja, brauchen wir nicht. Komisch. Nun, und jetzt eben, dass im Android-Bereich, im Pixel-Team, da Leute also entlassen werden, beziehungsweise eben nicht entlassen werden, sondern dass denen nahegelegt werden, zu kündigen sozusagen, ja, das ist schon, naja, ein bisschen komisch. So, Android Auto hat ja wieder mal so ein paar Änderungen bekommen in der UI und was momentan sehr nervig ist für viele Leute, diese Box, die da aufgeht, diese Route-Overview, wie es so heißt, ja, also diese Navigation-Box, die verdeckt jetzt quasi den ganzen Bildschirm fast, ja. Gerade auf kleineren Displays ist das natürlich sehr, sehr nervig. Und das ist, ja, also hoffentlich wird das wieder gefixt oder so. Könnte sein, dass Google das wieder rückgängig macht, weil jetzt ist es wirklich sehr, sehr nervig, diese Box, die eben fast das ganze Bild abdeckt. Und ja, also naja, zumindest wenn man navigiert, ist die Box dann zum Glück weg. Das wäre auch dann vollkommen, dann könnte man das gar nicht mehr gebrauchen, das Navigationsgerät. Aber so geht's. Wenigstens etwas. Nur ich sehe immer, dass viele Leute das auch mitlaufen lassen. Auch ich lasse das mitlaufen. Ja. Übrigens, davon betroffen sind nicht alle, sondern nur die, die auch die neuen Versionen überhaupt erst bekommen. Ich habe da so zum Beispiel so ein Android Auto Zusatzgerät, ja, also so ein Dashboard. Und da muss ich sagen, da wurde ja gar nichts geupdatet. Ja, es ist immer das Gleiche. Egal, was für Android-Funktionen, Android-Auto-Funktionen dazukommen, das spielt keine Rolle. Es ist immer das Gleiche. Also, okay, gut. Die Systeme sind natürlich nicht davon betroffen. Ich muss auch mal gucken hier für mein Dashboard, ob da nicht auch ein Update gibt, weil so langsam wirkt es schon richtig antiquiert. Ne? Naja. So, Android 16 wird zumindest eine Änderung mal bringen, und zwar wird es die Beschränkung für die App-Darstellung so weit auflösen, dass eben auch jedes Format quasi genutzt werden kann. Besonders wichtig ist es eben für die neuen Formen, wie zum Beispiel eben die Foldables, die oftmals einen ganz anderen Aspect Ratio haben als zum Beispiel ein normales Tablet oder eben ein Smartphone hat. Und da gibt es natürlich Probleme bei der Darstellung. Und jetzt ist es so, dass eben die Apps alle skalieren sollen auf jede Form oder für jede Größe, ja, auf jede Form auch, ja. Und vielleicht ist das auch mal der Anfang, dass sich die Anbieter mal wagen, auch andere Formen zu machen, ja. Und das wird dann ein bisschen leichter werden vielleicht. Ne? Nur, ja, erstmal kleine Schritte. Ich will immer gleich zu viel. Ne? Jetzt erstmal das. Das heißt also im Prinzip, dass jetzt, egal wie groß der Android-Bildschirm ist, die entsprechenden Apps da drauf reagieren müssen. Ja? Und bisher gab es eben da sogar Restriktionen, aber das ist eben jetzt nicht mehr der Fall, und da wird man dann sehen, ob das vielleicht besser, endlich mal besser ankommt bei den Programmierern von den Apps. Weil das wird dann am Schluss noch davon abhängen, was machen die da draus aus diesem Platzangebot. Und ja, da hängt es als immer dran. So, Google macht noch was anderes, und zwar, die haben jetzt hier losgelegt mit dem Entziehen von Berechtigungen bei schädlichen Android-Apps. Die Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht, bevor man jetzt Zeta und Mordio schreit. Ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht. Was passiert also, wenn eine nicht sichere App gefunden wurde, sagen wir mal, eine App ist bekannt geworden, dass die irgendwie eine Schadsoftware drin hat, dann wird sofort die oder möglicherweise eine Schadsoftware drin hat, so Moment, und dann wird sofort die Berechtigung dieser App entzogen, und man bekommt angezeigt, dass man diese schädliche App deinstallieren soll. Kann man dann mit einem Tastendruck machen, also mit einem Klick machen, uninstall, und weg ist es. Es ist Notification, die da aufgeht, und dann ist das Ganze weg. Man kriegt es auch wenn man auf die Benachrichtigung drückt, kommt dann auch ein Play Protect Screen, wo deutlich gesagt wird, dass das eigene Gerät jetzt mit einem Risiko behaftet ist, ja, in Gefahr ist, und deswegen man diese App entfernen soll, und ebenfalls nochmal einen Uninstall-Button. Hier ist zum Beispiel also zu einem Vergleich hier, zum Beispiel die Wi-Fi Booster App genannt. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt gibt oder ob das eben jetzt nur zum als Beispiel eben so genannt wird. Und steht dann auch, dass diese App unautorisiert Geld abbuchen kann mit SMS-Nachrichten und dass man, um die Daten zu schützen, die Berechtigungen von der App bereits entfernt wurden und man wird aufgefordert, diese App umgehend zu deinstallieren. Okay? So, und wenn ihr sagt, nein, diese App vertraue ich. Und es gibt zum Beispiel bei mir auch eine App, der ich vertraue und die auch schon mal in der Vergangenheit aufgerufen wurde, die zu deinstallieren, allerdings mit einem anderen Mechanismus, die Huawei Health App. Ja, nein, die wird nicht installiert und die soll gefälligst auch die Berechtigung behalten. Ist zwar ein bisschen ärgerlich, aber man kann die Berechtigung wieder komplett neu vergeben und dann wird die auch nicht mehr abgeschaltet. Im Prinzip ist das ein Sicherheitsfeature, das man aber dann wirklich auch rückgängig machen kann bei Apps, wo man sagt, nein, ich möchte das weiter haben, ne? Und damit ist es gut. So. Es ist auch wichtig, denn wie lange wird es dauern, bis solche Apps wie F-Droid dann als Schadsoftware aufgeführt werden? Ja, bestimmt nicht lange. Und dann kann man dann sagen, nein, also F-Droid vertraue ich mehr als dem Play Store, also von daher nicht löschen und natürlich dann auch die Benachrichtigung wieder herstellen, die Sachen, die eben die App machen darf, wiederherstellen, kein Problem und dann ist das in Ordnung. Glaubt ihr es? Mir fällt das Wort für Permissions jetzt nicht ein. So schlimm ist das schon. Ich glaube, ich höre bald auf, Deutsch zu sprechen und spreche nur noch Englisch. Ja, okay, also weil langsam fallen mir die deutschen Worte nicht mehr ein dazu. Naja, war ja. Okay. Also, und dann haben wir noch was anderes, und zwar die vier interessantesten Smartphones des Februar 2025. Man, da hat erst jetzt angefangen, aber es ist abzusehen, welche Geräte hier am interessantesten werden. Und zwar ist es einmal das Oppo Find N5. Ja, das ist interessant, 5700 mAh Akku, 80 Watt Wireless, Wire Charging, 50 Watt Wireless Charging, und IPX6, X8 und X9. Interessant. Und das soll auch mit dieser 7-Core-Variante von dem Snapdragon 8 Elite-Chip kommen. Das heißt, die kastrierte Version vom Snapdragon 8 Elite. Was für mich natürlich dann auch kein Snapdragon 8 Elite mehr ist. Ja, also ist mal wieder, egal, habe ich letztens schon gesagt, unglaublich, ich hoffe, da würde ich mir wünschen, dass hier mal der Verbraucherschutz auf den Plan tritt, ja, und was unternimmt, weil das kann ja wohl nicht sein, dass ein minderwertiger Prozessor unter dem gleichen Namen verkauft wird. Das ist Irreführung, meiner Meinung nach. Okay, aber es ist ja nur meine Meinung. Zum Jurist bin ich ja nicht. Okay, also das N5, das kann man sich auf jeden Fall mal merken. Da wird einiges, wie gesagt, erwartet und das ist ja so ein klappbares Teil, also billig wird es nicht, ja, mit einem 7,56 Zoll Screen, wenn man es aufklappt und 12 GB RAM, 256 GB Storage, dennoch wird eben spannend sein, was das letztendlich kostet. Da müssen wir noch ein bisschen warten, aber im Februar wird es wohl soweit sein und dann wissen wir mehr. Spannend, spannend, würde ich sagen. Ja, und dann natürlich das Xiaomi 15 Ultra. Ja, nachdem die Ankündigung ja kam, dass es das auch international gibt, sind jetzt natürlich die Leute hellauf begeistert. Die technischen Daten habe ich schon mal vorgelesen. Es wird ein Hammergerät sein, so viel sei gesagt, und hier ist ein Snapdragon 8 Elite, wahrscheinlich der richtige, drin, ja, Und auch natürlich wieder eine phänomenale Kamera, wie es nicht anders zu erwarten ist von den Xiaomi Flaggschiffgeräten. Man darf also gespannt sein hier auf dieses Teil, das auch im Februar eben kommt. IQ Neo 10R, das ist wohl ein Smartphone, das wir hier im Westen wohl nichts zu sehen bekommen, groß. Ja. Und naja, schade eigentlich, auch wenn das mit dem Snapdragon 8S Gen 3 kommt, also doch durchaus ein sehr, für jetzige Verhältnisse schwache Leistung, wird es eben zu einem guten Preis erwartet werden und immerhin mit einem 6400 mAh Akku und 50 Megapixel LYT600 Kamera, was nicht übel ist, und auch ein 144 Hertz OLED Screen, 12 GB RAM, 256 GB Storage. Und ja, Preis wird phänomenal sein, aber für uns nicht interessant groß, weil es eben wohl nicht rauskommt. Aber naja, die Welt besteht nicht nur aus einem Land und in Indien wird das Teil bestimmt extrem gut angenommen werden. Beim Vivo V50, da ist die Chance, dass wir das sehen, doch durchaus größer. Das kommt mit dem Snapdragon 7 Gen 3 Chip, 6000 mAh Akku und ist gerade mal 7,2 mm dünn. Ja, also für die Leute, die nicht so dick auftragen wollen, ist das Vivo V50 ja vielleicht eine interessante Geschichte und hat drei 50 Megapixel Kameras, zwei hinten Weitwinkel, also Normalkamera und Ultraweitwinkelkamera sowie dann eine Front-Facing-Kamera, ebenfalls 50 Megapixel und ein 6,67 Zoll Screen, 120 Hertz OLED, das rundet das Ganze ab. Auch hier wird kein so arg großer Preis erwartet, deutet auch zumindest darauf hin, weil das Teil mit einem 8 GB RAM-Ausstattung kommt, was ja nicht mehr up-to-date ist, 256 GB Storage, aber dennoch wird dann, denke ich, auch der Preis das Ganze rechtfertigen. Also ich schätze mal so umgerechnet so wahrscheinlich um die 220, 230 Euro eventuell, aber bei uns kommt ja immer noch so ein Aufschlag dazu. Ja, und zu guter Letzt, das war es eigentlich schon, die vier. Warum bin ich eigentlich auf 5 gekommen? Ja, ne, 4, ne? Also 4 Smartphones. Aber von daher, ich denke, im Februar wird es nochmal interessant werden jetzt mit diesen Smartphones. Auch wenn hier vielleicht nur zwei davon bei uns rauskommen. So, ich bin ja darauf hingewiesen worden, dass ich ein bisschen mehr nach Software mal gucken soll. Ne? Wir haben heute ja schon OS-Updates und so weiter besprochen. Also ich streng mich an, Leute, streng mich an. Ne? AOD Flow ist eine Software, die ist mir aufgefallen. Hat zwar nicht ganz für App der Woche gereicht, kann sogar sein, dass die aber auch schon mal App der Woche war. Nur die gibt es jetzt in einer schönen neuen Version. Sieht das richtig gut aus. AOD Flow, das ist ein Always-On-Display System per App. Da kann man endlich mal vernünftig dieses Always-On-Display benutzen mit Personalisierung. Das heißt, man ist da nicht angewiesen darauf, was der Hersteller einem da Schönes anbietet. Das ist nämlich meistens langweilig wie Hölle, sondern man kann das tatsächlich eigenständig so verändern, wie man das möchte, mit Unmengen von Möglichkeiten, Styles, Farben und was für Widgets eingeblendet werden sollen. Ja, da kann man also selbst wählen, ob man jetzt auf maximalen Strom sparen, das ausrichten will oder ob man sagt, okay, mein Akku ist absolut groß genug, ja, kein Problem, das Ding mache ich auch richtig pompös mit Player-Anzeige und bunten Farben und alles Mögliche. Kann man alles machen, so wie man es möchte. Und das finde ich besonders gut, denn so ein Always-On-Display, das muss ich sagen, es spielt keine Rolle, wenn nicht das drauf ist, was man gerne sehen will. Und jetzt so eine Mini-Uhr-Anzeige, naja, das ist auch nicht so gerade das Spannendste. Hier kann man so viele Sachen auswählen, so viele verschiedene Uhren oder auch ganz andere Sachen, die eben auf dem Screen dann erscheinen können. Interaktive Zifferblätter, Benachrichtigungen, ja, Musiksteuerung, wie ich schon gesagt habe, auch Videosteuerung. Es hat einen Einbrennschutz, natürlich klar, AMOLED, OLED, das ist ja ein Always-On-Display, das heißt, es bleibt immer zu sehen und da müssen dann halt auch Sachen vorbereitet werden, dass eben hier nicht auf Dauer etwas einbrennt in den Screen. Das ist ja immer noch so ein Problem bei AMOLED und OLED. Aber die haben verschiedene Techniken. Man kann auch die Einstellungen, was das Dimmen betrifft, komplett anpassen und auch die Timing-Einstellungen, das heißt, wann es angezeigt wird und wie hell es angezeigt wird, was auch natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Batterielebensdauer hat. Das heißt zum Beispiel, man kann sagen, okay, ich möchte was Schönes haben, aber jetzt es muss jetzt nicht besonders hell sein und dann verbrauchst du auch nicht so viel Strom. Ja, richtig gut. Das ist halt der Vorteil vom AMOLED-Screen. Übrigens, dieses Always-On-Display ist nur für AMOLED-Screens, denn ansonsten ist das Ganze auch sinnlos, da ist das Smartphone ruckzuck leer. Ja, wer es nicht weiß, also AMOLED-Screens brauchen nur Strom, also für die Elemente, die angezeigt werden, während normale LCD-Displays quasi fast den gleichen Strom verbrauchen. Ein bisschen Unterschied ist da zwar, aber das ganze Display ist quasi immer angeschaltet und nicht nur der Bereich, wo etwas angezeigt wird. Und das ist genau das Problem. Deswegen kann man so ein Always-On-Display mit einem AMOLED-Screen super gut machen, aber eben nicht unbedingt mit einem normalen LCD-Display. Da wird das Gerät ruckzuck leer, weil es im Prinzip so ist, als ob ihr das Display permanent voll anhabt. Und ja, Display ist eines der größten Stromverbraucher im Smartphone. Also von daher ist das keine gute Idee dann. Ja, und es gibt auch noch weitere Energiesparmodis, wenn man sich dann auch selbst wieder einschränken will. Ja, zum Beispiel Animation zurückschrauben oder für einen bestimmten Zeitraum nur anhalten. Ja, beispielsweise, ja, wenn man jemand ist, der das Handy nie ausschaltet, warum eigentlich? Ja, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, also zwischen 11 Uhr oder 12 Uhr und morgens um 5 Uhr gucke ich mir eigentlich keine Animationen auf dem Handy an. Ja, also das muss da nicht sein. Und dann kann man es in der Zeit ausschalten und wieder ein bisschen Strom sparen. Ja. Also das wäre eine Möglichkeit. Man kann es auch ganz abschalten dann in dieser Zeit automatisch. Also man hat so viele Möglichkeiten. Ja. Benutzer definierende Schriftarten, Stile, Farbengrößen und so weiter und so weiter. Tja, coole Sache. Also eine AOD Flow Always On Display gibt es im Play Store kostenlos. Ihr könnt dann auch solche Styles installieren. Manche davon sind allerdings Premium-Styles, die Geld kosten, aber es gibt auch hier bei den kostenlosen Styles schon jede Menge Auswahl. Richtig gut. So, jetzt was nicht so Tolles, und zwar es gibt jetzt eine Liste der Galaxy Smartphones, die jetzt das Ende des Supports in 2025 erreichen. Ja. Und auch bei Samsung passiert es. Irgendwann ist halt mal Schluss. Ja. Und zwar sind da dabei, bei den Smartphones, die 2025 eben jetzt aufhören, das Samsung Galaxy A02s, das A12, das S20 FE 5G, das S20 FE, eigentlich alle S20 Modelle, ja, komplett alle S20 Modelle fliegen raus, dann brauche ich mir das, kann ich mir das schenken, jedes einzelne aufzuzählen, also alle S20 Modelle fliegen raus und das Galaxy W21 5G, das ist ein rebranded Galaxy Z Fold 2 5G, auch das ist davon betroffen. Einige davon, wie das Galaxy A02s, A12 und W21 haben bereits schon das Ende erreicht. Das war nämlich Januar 2025 und die restlichen kommen innerhalb 2025 dann nach und dann ist Schluss für die mit Updates. Wow. Ja, so ist das. Früher waren auch die Samsung-Geräte nicht mit dieser langen Garantie von, ich glaube, 7 Jahren ja, verkauft worden, sondern wesentlich kürzer. Bei einigen Modellen haben die aber immer wieder neue Zeiten dran gesetzt. Von daher, also die Updates-Politik von Samsung ist über jeden Zweifel erhaben und deswegen denke ich, ist es auch okay, wenn es jetzt wenn jetzt mal ein paar rausfliegen. Irgendwann ist es immer, ihr könnt sein, ne? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Singen tue ich aber jetzt nicht. Ja, Pokémon TCG Pocket, da ist ja jetzt diese Trading-Funktion in der App freigeschaltet worden, sehr zu meiner Freude, aber es gibt ein Problem. Die Tauschfunktion ist schlecht gelungen. Nun, man kann sich darüber streiten, warum es so ist. Es ist kompliziert. Man braucht verschiedene Sachen. Also man braucht zuerst mal Trade Stamina, also Energie. Und dann braucht man für Karten zu tauschen auch noch die Trading Tokens. Also man braucht quasi gleich zwei Sachen. Und das ist wirklich teuer auch, ne? Zum Beispiel braucht man für Karten mit 4 Diamanten sage und schreibe 500 Trade Tokens und das ist gar nicht so ohne. Die kriegt man schwer, beziehungsweise kosten auch einiges. Ja. Von daher muss ich sagen, ich kann es verstehen, dass einige jetzt genervt sind davon, weil sie gedacht haben, ja, jetzt kann man hier die Sachen kaufen oder traden, tauschen, geht übrigens nur bis ein Stern, ein Goldstar, ja. Aber es ist halt so, habe ich ja schon angekündigt, die mussten ein System installieren, bei dem es quasi unattraktiv gemacht wurde, im Internet mit echtem Geld diese Karten zu verhökern, diese virtuellen Karten. Und das wäre passiert. Es werden normale Pokémon-Karten vom Sammelkartenspiel, also echte, bereits jetzt schon gehandelt. Und das ist kein Witz. Eine Karte hat sogar schon die Millionengrenze weit überschritten. Die Scalpers sind da bei jedem Event dabei, kaufen alles auf. Und die Karten kosten hunderte von Euro, wenn ihr die kaufen wollt, manche. Also es ist wirklich ein Drama in der Offline-Welt. Und das hätte sich hier auch fortgesetzt, denn man merkt schon deutlich, dass die Leute hier richtig begeistert sind davon. Na klar, ich habe ja schon gesagt, ne, was man sonst richtig viel Kohle rausgehauen hat, kriegt man jetzt kostenlos. Ja, 2 Booster-Packs pro Tag, stellt euch mal vor, ihr kriegt jeden Tag 2 Booster-Packs kostenlos an Pokémon-Karten. Ihr geht in ein Geschäft und sagt, okay, heute, ne, ich hätte gern heute meine 2 Booster-Packs. Okay, hier, ne, 2 Booster-Packs. Ne. Kostet nichts. Einfach so kostenlos. Ja, so genial ist das. Und deswegen finde ich das Spiel auch absolut göttlich. Aber das Problem ist, wenn es jetzt um diese extrem raren Karten gehen, diese animierten Karten beispielsweise, ja, die würden für viel Geld im Internet angeboten werden. Es wurde sogar schon probiert, im Vorfeld schon. Deswegen gab es auch eine Meldung von diesem Game, dass man gegen solche Spieler, die Geld verlangen, für solche virtuellen Karten rigoros vorgegangen wird, die Accounts sofort ersatzlos gesperrt werden. Egal wie viel Geld man da reingebuttert hat, also macht's bitte nicht, sonst seid ihr euren Account schneller los, als ihr aber sagen könnt. Ja. Das ist natürlich die traurige Wahrheit. Hinter so einem Riesenerfolg wie Pokémon steht halt immer jede Menge Leute, die Kohle machen wollen. Nicht nur die Firma, sondern andere, die mit Betrügereien auch Kohle machen wollen. Und das müssen die verbieten. Die können das nicht akzeptieren. Und das ist auch richtig so, dass jetzt einer zum Beispiel sagt, hier, ne, ich trade meine Virtual Pikachu X-Karte mit Animation für 500 Euro. Ja, Mail an das und das. Ja, oder der Gewinner der Auktion kriegt dann die Mail und hin und her. Also das ist absolut schlimm und würde aber kommen. Und somit kann man hier schon einiges absehen, dass das nicht geht. Also manche Karten kann man nicht traden. Andere Karten kosten eben dann, wenn man wirklich die traden will mit jemand, richtig viel Geld. Das heißt, man kann es machen, aber es lohnt sich dann irgendwann nicht mehr. Und diese Stamina separat nochmal von den Tokens ist auch eine Idee halt, zwar nervig, aber es ist eine Idee, um das zu verhindern, dann, weil selbst wenn ihr 1 Million Tokens jetzt kaufen würdet, ja, dann braucht ihr immer noch die Stamina dazu und könnt also jetzt nicht die Karten raushauen im großen Stil, und das ist genau das, was eben hier verhindert wird dadurch. Ich weiß, die normalen Spieler, die nervt's, aber das ist auch schon bei den normalen Pokémon-Sammelkarten-Games so. Dann was denkt ihr, wie viele Menschen, die einfach nur Pokémon-Trading-Card-Game zocken wollen, ja? Was die als manchmal für Probleme haben, überhaupt noch an Karten zu kommen, die sie eigentlich gerne bräuchten, für ihre Decks aufzuwerten, ja? Wenn die da ins Geschäft gehen, 10 Minuten nach Öffnung, und es ist alles weggekauft. Ja, danke. Herrlich. Und dann finden Sie die Karte. Bei eBay, da gab es einen großen Bericht drin bei NHK World, dem japanischen Sender für Übersee. Der ist bei uns auch zu empfangen. Und die haben dann hier dargelegt, ja, wie das ist. Ich glaube, den Bericht gibt es noch als On-Demand-Video auf NHK World Website. Und wollte diese Karte haben, und dann hat er die dann gefunden im Internet für, was weiß ich, ein paar hundert Euro, und die kann er sich natürlich nicht leisten. Das war einfach nur ein, ich glaube, 14-, 15-jähriger Spieler, ja. Und dann wird das ganze Spiel für diese Menschen ruiniert, also die einfach nur spielen wollen, ja. Vor allem für die Kids und so, das ist nicht mehr schön, ja. Also, und diese Scalper, die sind da gut am Werk, und es ist halt deswegen so, weil diese Karten so unglaublich beliebt sind. Und naja, bei dem Games kann man ja auch sehen, ne, 200 Millionen Einnahmen haben die gemacht in dem ersten Monat bei dem Spiel. Da kann man schon sehen, ja, wie viel die Leute auch für die virtuellen Karten bereit sind, rauszuhauen an Kohle, ne? So, jetzt komme ich zum Schluss noch zur App der Woche. Und ihr werdet euch wundern, warum ist denn jetzt eben, wie gesagt, nicht dieses AOD Flow App der Woche geworden? Ja, also eine andere App war halt momentan mehr im Fokus. Und ich glaube, AOD Flow war eben schon mal App der Woche. Diesmal hat es natürlich die App erwischt, die auch die ganze Woche über für Furore gesorgt hat, eigentlich überall, nicht unbedingt die App, aber derjenige, der hinter der App steht. DeepSeek. Das ist die App der Woche, der KI-Assistent. Und im Prinzip arbeitet die App so, wie man es auch von der Gemini-App gewohnt ist oder von Copilot. Ja. Man kann hier Texte eingeben, Dateien hochladen und die danach eben bearbeiten, sozusagen mit diesen Tokens beziehungsweise diesen Anweisungen, die man dann eben dazu gibt. Und das geht eben ganz ähnlich wie bei der Konkurrenz, nur eben recht effizient. Ehrlich gesagt, gibt es ein Herausstellungsmerkmal schon dafür? Oder ist es jetzt nur, weil das jetzt eben mal was anderes ist? Ja, die Frage ist natürlich berechtigt. Kann die App irgendetwas machen, was andere Apps in dem Bereich nicht können? Und da muss ich eigentlich sagen, nein. Ja, zumindest wenn man jetzt mal Copilot nimmt. Ja. Momentan wird es eben schwierig sein, hier einen Registrierungscode zu bekommen. Gibt nicht auf. Es ist halt aus dem Grund besonders schön, und das ist auch vermerkt, dass eben die Effizienz hier besonders hoch ist. Das läuft gut auf eurem Smartphone, das läuft gut für die Umwelt, wenn ihr das benutzt, ganz einfach gesagt, denn es wird wesentlich weniger Rechenpower benötigt als für die Konkurrenzprodukte, und zwar mit einem riesigen Abstand weniger Energie. Das sollte eigentlich allen zu denken geben, und ich finde, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert mit dieser App. Die App ist eigentlich recht unspektakulär, aber genau das macht sie auch schön. Ja. Installieren und loslegen. Natürlich registrieren, klar, und Glück haben, dass ihr jetzt einen Registrierungscode bekommt, weil eben dort so viel momentan rund geht. Übrigens, die Firma leidet auch noch unter einer DDoS-Attacke. Natürlich, dreimal dürft ihr raten, woher die kommt. Ne? Ja. Ein Schelm, wer Schlimmes dabei denkt. Ja, und trotzdem können sie den Dienst gut aufrechterhalten. Auch das spricht für DeepSeek, muss man ganz klar sagen. Aber sie sind halt jetzt momentan ein bisschen im Hintertreffen mit den Freischaltungen von Accounts. Und das ist also schon sehr interessant. Ja, DeepSeek an sich, da muss man natürlich auch kritisch hinterfragen, wie gut ist die App. Das wird man sehen. Die Antworten auf Fragen, bestimmte Fragen, kritische Fragen, die wird hier in der App offenbar, ich hab's noch nicht erlebt, aber die wird offenbar halt auch beeinflusst, so wie es eben auch übrigens in anderen von anderen Apps sehr gewohnt ist, dass eben diese Sachen beeinflusst werden durch den Anbieter. Ja, das sieht man bei vielen Apps. Manchmal sind die Fehler tauchen einfach so auf. Das ist keine Absicht. Zum Beispiel bei Gemini. Ja, der wusste noch nicht mal die Zeitzone von Japan korrekt und die Sommerzeit hat er komplett ignoriert. Das war für mich ein Schock, ehrlich gesagt. Wenn ich doch einfach nur frage, wie ist die Zeit in Tokio? Noch nicht mal so eine einfache Frage, die der Google Assistant früher ohne Probleme lösen konnte. Jedes billige Alexa-Gerät kann das machen. Und Gemini Advanced konnte es nicht richtig machen. Dann frage ich mich schon, was ist da los? Ich glaube, mittlerweile haben sie es behoben. Ich habe das ein paar Mal gemacht und habe alles Mögliche gemeldet hin und her. Und dann ging das. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt nur für mich ging oder ob das generell dann geändert wurde. Aber es ist schon wirklich schlimm. Das zeigt eben, dass generell diese AI-Apps noch ein bisschen Schwierigkeiten haben bei den korrekten Antworten von bestimmten Fragen. Manchmal sind sie einfach so banal, dass man da keinen Fehler vermuten würde. Also ich hätte das jetzt erstmal geglaubt, ja, aber dann habe ich das mehr oder minder aus Zufall bemerkt, Moment, das kann jetzt sein, dass in Japan so viel Uhr ist, Moment mal. Und habe dann gerechnet, okay, Japan, Zeitzone plus 9 GMT, UTC und Deutschland dann momentan plus 2, also Sommerzeit halt, ne, und so. Und geht nicht. Okay, schlecht, ne? Also ist, wie man es dreht und wendet, ist es eben übel. Weil GMT kann ich auch verstehen, GMT plus 2 oder UTC plus 2 ist eben nicht richtig. Es sind UTC plus 1. Ja, aber im Sommer haben wir zusätzlich noch eine Stunde, vollkommener Blödsinn natürlich. Endlich abschaffen die Sommerzeit, ich will wieder die richtige Zeit haben, die Normalzeit. Das ist GMT plus 1 oder UTC plus 1 und dann ist gut. Ja, und dann kommen eben solche Verwechslungen auch nicht vor. Aber wie gesagt, das ist eben das Problem. Und auch diese Probleme wird es geben bei DeepSeek. Die Frage ist, wie kann der Assistent, wenn er jetzt längere Zeit mit vielen Menschen in Benutzung ist, wie kann er das dann erreichen, schnell, dass eben Fehler raus sind? Und ja, ich weiß, es gibt sehr viele kritische Stimmen, wenn ich Kommentare angucke. Ja, zum Beispiel gibt es für DeepSeek anscheinend kein Jahr 1989. Okay, gut, weil gesagt wird, dass sogar 1988 das letzte Jahr markiert ist. Okay, gut. Ja, seht ihr, das sind halt solche Sachen, ne? Aber bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis eben die AI-Systeme aus den USA nur noch Golf von Amerika zulassen oder sowas. Ja. Golf von Mexiko gibt's nicht. Hm. Bin mal gespannt. Seht ihr, das sind halt solche Sachen, die muss man berücksichtigen. Ich weiß noch nicht mal, ob das Absicht ist oder ob das einfach nur ein Ablauffehler ist. Ja. Weil man eben probiert, bestimmte Sachen zu zensieren, ja, wie es bei allen, bei jeder verdammten AI-App gemacht wird, werden bestimmte Sachen probiert zu zensieren. Das hier ist bei uns halt nicht akzeptabel, dass das zensiert wird. Andere Sachen sind offenbar akzeptabel, dass zensiert wird. Übrigens, Vorsicht, Zensur, nicht staatlich, sondern, also zumindest in dem Fall bei uns hier, nicht staatlich, sondern eben von Privatfirmen. Ob das besser ist, das lasse ich mal dahingestellt sein. Jedenfalls gibt es für mich keinerlei Zweifel daran, dass DeepSeek, der KI-Assistant, Android-App, es absolut verdient hat, diese Woche App der Woche zu werden. Das ist die App, über die gesprochen wird. Das ist die Alternative, die Strom spart. Und natürlich mit der Idee, wenn ihr also kritische Themen, was China betrifft zum Beispiel, damit verarbeiten wollt, würde ich euch empfehlen, eine andere AI-App zusätzlich zu nutzen. Genauso gut würde ich euch auch empfehlen, wenn zum Beispiel um brisante Themen in den USA geht, vielleicht auch eine AI zu nutzen, die eben nicht in den USA basiert ist. Ganz einfach, so ist es. Das war aber auch schon vorher ohne AI so. Newsmedien beispielsweise. Grundsätzlich sollte man da verschiedene Informationsquellen haben, sich nie auf eine einzelne verlassen und schon gar nicht auf eine einzelne KI. Ja? Denn auch wenn das App der Woche ist, über die Qualität der KI-Abfragen, egal welche KI-App das ist, egal ob Gemini, ChatGPT, Copilot oder sonst irgendwas oder auch DeepSeek, man muss hinterfragen, ob die Qualität momentan überhaupt ausreichend ist, um Suchen durchzuführen, ohne die nochmal richtig zu recherchieren. Das kann eine Hilfe sein, solchen KI-Assistenten, aber momentan ist es nicht sicher, einfach alles als bare Münze zu nehmen, was man eben bekommt. Macht es dann die KI-Assistenten vollkommen sinnlos? Nein, denn sie können durchaus hilfreich sein, aber man darf eben nicht so faul sein und es einfach unreflektiert schreiben. Und das hat eigentlich schon für immer, für alles gezählt. Ja, dann wäre so manche Ente, Zeitungsente, vielleicht nicht so verbreitet worden, wie das in der Vergangenheit passiert ist. Ganz ohne KI, ja sogar ganz ohne Internet damals. Ja, ja. Gut, also, unangefochtene App der Woche, DeepSeek, KI Assistant, kostenlos im Play Store. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Themen dabei und ihr konntet was mit den Informationen anfangen. Die Community findet ihr mastodon.africa/@thenetcast. Bitte Hashtag TheNetcast nicht vergessen. Oder die YouTube-Community einfach in den Kommentaren zu dem Artikel posten. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.